Als Raskolnikow am anderen Morgen, punkt 11 Uhr im Polizeirevier, in das Büro des Untersuchungsrichters dieses Stadtteils eingetreten war und gebeten hatte, ihn bei Porfiri Petrowitsch zu melden, wunderte er sich, wie lange man ihn warten ließ. Es vergingen mindestens 10 Minuten, ehe man ihn rief. Er aber hatte damit gerechnet, dass man sich sofort auf ihn stürzen werde. Nun stand er im Wartezimmer und es gingen Menschen an ihm vorüber, die sich offenbar gar nicht für ihn interessierten. In dem anderen Zimmer, das einer Kanzlei glich, saßen und arbeiteten einige Schreiber, und es war ersichtlich, dass kein einziger von ihnen auch nur eine Ahnung hatte, wer oder was Raskolnikow war. Mit unruhigem und misstrauischem Blick beobachtete er alles ringsum, um sich zu vergewissern, ob nicht neben ihm irgendeine Wache stehe, ein heimlicher Beobachter mit dem Auftrag, ihn nicht aus den Augen zu lassen, damit er nicht fliehe. Aber nichts von alledem. Er sah bloß sorgenvolle Kanzlistengesichter und einige andere Leute, und niemand kümmerte sich um ihn. Immer mehr festigte sich in ihm der Gedanke, dass, wenn dieser geheimnisvolle Mensch von gestern, dieses Gespenst, das wie aus dem Erdboden aufgetaucht war, tatsächlich alles wusste und alles gesehen hatte, man ihm, Raskolnikow, nicht erlauben würde, jetzt so dazustehen und ruhig abzuwarten. Und hätte man denn bis 11 Uhr auf ihn gewartet, bis es ihm selbst einfiel, hier zu erscheinen? Es zeigte sich also, dass dieser Mensch entweder noch nichts mitgeteilt hatte oder dass er einfach nichts wusste und mit eigenen Augen nichts gesehen hatte, ja, und wie hätte er es auch gesehen haben können? Also war alles, was ihm Raskolnikow gestern begegnet war, nichts als eine Wahnerscheinung, die seine gereizte und kranke Einbildung übertrieben hatte. Diese Vermutung hatte ja schon gestern begonnen, sich in ihm zu festigen, noch während der stärksten Aufregung und Verzweiflung. Nachdem er sich dies alles jetzt noch einmal überlegt hatte und sich zu einem neuen Kampf rüstete, fühlte er plötzlich, dass er zitterte. Und ein Ärger brauste in ihm auf bei dem Gedanken, dass er aus Furcht vor dem verhassten Porfiri Petrowitsch zittere.